Den Sunday-Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Sender, Kombinat und auch zu hören bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Die zweite Stunde geht's los mit den Konzerttipps. Gerade gab's zu hören Mr. Valère, eine Band aus Kanada kommen sie, aus Montreal, haben gerade mit Mountains of Illusion hier eine schöne Single veröffentlicht mit Jamie Liddell an den Vocals dabei als Gastsänger. Der wird nicht auftreten, schätze ich mal, wenn Mr. Valère in Hamburg spielen. Das tun sie am Dienstag, den 24.09. und zwar im Marx. Dass es da auch noch Konzerte gibt, hätte ich gar nicht mehr gedacht, muss ich ehrlich zugeben. Der Konzertkalender diese Woche steht ganz im Zeichen des Reeperbahn-Festivals, welches diese Woche stattfindet. Und zwar das erste Mal viertägig und das Ganze, ich glaube, zwischen achten Mal über 300 Bands in über 40 Clubs rund um den Kiez. Das ist doch wirklich mal eine Ansage. Viele der Bands, die dort spielen, habe ich in der ersten Stunde schon mal gespielt. Ich werde euch nochmal so ein bisschen die Konzertdaten durchgeben. Los geht's mit den Cayucas, eine Band aus Santa Monica, kommt sie aus Kalifornien, ein Quintett, die gerade eben mit Bigfoot eine schöne Platte veröffentlicht haben. Hier kommen die Cayucas und ihrem Track High School Lover. School Lover. Das waren die Cayucas, die Band, das Quintett um die beiden Zwillingsbrüder Zach und Ben Judin aus Kalifornien haben gerade eben erst mit Bigfoot ihr Debütalbum veröffentlicht. Darauf klingen sie unbeschert sommerlich, erinnern so ein bisschen an die frühen Vampire Weekend, was ja eigentlich sehr, sehr gute Referenzen sind. Die Cayucas spielen live am Donnerstag, den 26. September im Clubheim St. Pauli. Im Rahmen des Reeperbahn-Festivals gibt es halt auch schöne Auftrittsorte, an die man sonst eigentlich keine Musik hört und sonst nicht mal so eben einfach hingeht. Beim Reeperbahn-Festival gibt es neben Musik auch viele, weiß ich nicht, Diskussionsrunden, Panels, Expertenrunden und so weiter und so fort. Unter anderem zu Gast ist auch Alan McGee. Alan McGee ist so eine kleine Legende, eine große kann man fast sagen. Er hat damals Creation Records gegründet, hat Bands entdeckt wie Oasis und diverse andere und hat auch selbst Musik gemacht mit der Band Biff Bang Pow. Ganz, ganz großartige Band und auch, glaube ich, ein, zwei Soloplatten rausgebracht. Jetzt hat Alan McGee, nachdem er vor Jahren Creation Records verkauft hat an Sony und viel Geld verdient hat dabei, ein neues Label gegründet. Schon inzwischen das zweite, dritte dürfte es sein. 359 Music heißt es. Da kommen jetzt gerade die ersten Platten langsam raus. Und er ist zu Gast auf einem Diskussionspanel, wo es auch um neue Musik und so weiter und so fort geht. Und einer seiner Künstler hat er im Gepäck. Pete McLeod heißt er. Der bringt demnächst sein Album Rolling Stone raus. Davon schon mal hier für euch der Track. Und der heißt On the Other Side. No one really knows what's on the other side. I guess we'll find out when we get there. On the other side. On the other side. slide. Sisters and brothers, is the grass much cleaner on the other side? 'Cause I know what I'm feeling, I don't know that you're with me now. 'Cause time is a healing, yeah, I know that's what it's all about. And you slipped away from me, slipped away from yourself, you slipped away from your hell, you slipped away, yeah. Now hold on, lover, kiss me like the one on the other side. Skin and blisters, is the grass much greener on the other side? 'Cause I know what I'm feeling. From me, you slipped away from yourself, you slipped away from your hell, you slipped away, yeah. Das war Pete MacLeod mit seinem Track On the Other Side. Er tritt auf im Rahmen des Reeperbahn Festivals im Grünspan am Donnerstag, den 26. September. Und zu Gast ist auch Alan Mackey im Rahmen des Expertenpanels beim Fest auf dem Kiez. Ebenfalls dabei ist Jacko Gardner. Jacko Gardner ist ein Künstler aus Holland, total jung, aber hat eine große Platte rausgebracht, die heißt Cabinet of Curiosities. Darauf macht er schönste verschrobene 60s-Pop-Musik, ganz im Stile von Syd Barrett. Hier kommt sein Track Puppet Dangling. Thank you. Jacko Gardner ist wirklich die Reinkarnation von Syd Barrett, wenn ihr mich fragt. Ich habe ihn schon mal live gesehen. Er hat hier in Hamburg in einem kleinen Club gespielt. Das war sehr charmant und er tritt auf im Rahmen des Reeperbahn-Festivals am Donnerstag, den 26.09. im Imperial Theater. Auch kein Ort, wo man ansonsten viel oder häufig Konzerte sieht. David Lemaitre ist auch zu Gast. Er kommt aus La Paz, aus Bolivien, wohnt aber seit einigen Jahren in Berlin und tritt auf im Knust am Donnerstag von seinem Album Latitude, auch ein ganz, ganz großartiges Werk, sein Track Six Years. Just came to say hello. It's been so long, 6 years. I'm traveling on my own. I've heard that you've been doing great. I know it's getting late. I should have called before. You know I had a dream last night. On the radio, thought of you and knew you gotta be alright. Sooner or later we're gone. With the eyes and the mask of a clown. If you're lonely. I swear I never feel afraid, but now Das war David Lemaitre und sein Track Six Years. Auch er spielt beim Reeperbahn Festival. Am Donnerstag ist er auf der Bühne des Knust zu sehen. Dann kommen wir zu Freitag, den 27.09. Diverse Bands, die ich schon eine erste Stunde hier im Programm hatte, sind dort auch auf dem Festival. Zum Beispiel Moses and the Firstborn könnt ihr im Molotow sehen. Mauer, Dew und Lichter spielen in der Spielbude. Die Girls in Hawaii sind im Knust auf der Gast. M.A.K. Mathieu Chedi bei den Fliegenden Bauten. Andrew Kohlberg in der Hasenschaukel. Barbarossa in der Prinzenbar. Und Leskop spielt im Grünen Jäger. Hier noch ein paar andere Tipps für euch. Zum Beispiel Breton, eine Band aus Großbritannien, die letztes Jahr mit Other People's Problems eine großartige Platte rausgebracht haben, spielen in, wo spielen sie? Im Mojo Club. Relativ früh, 20 Uhr schon. Hier kommt Breton mit Edward the Confessor. Breton, die Briten spielen im Mojo Club am Freitag, den 27.09. sind blutjung, aber auf der Bühne machen sie richtig viel Spaß. Ich habe schon mal in der Prinzenbar gesehen, das war auch ein großartiges Konzert. Gleicher Tag, gleicher Club, anderer Künstler, James Vincent McMorrow heißt er, macht eher so Singer-Songwriter-Musik, spielt auch im Mojo Club von seinem neuesten Album Early in the Morning, hier sein Track If I Had a Boat. Sun, and as the moon lies low and overhead, we're lost. Had a Boat, James Vincent McMorrow, auch im Mojo Club am Freitag zu Gast. Die Musik wechselt dann im Laufe des Abends, wird dann irgendwann elektronisch und dort tritt dann auf Faulty DL von seinem Album Hard Courage. Hier sein Track Corbin Dallas. Thank you. Es darf ordentlich gezappelt werden. Freitagnacht im Mojo Club Faulty DL hörten wir gerade. Der tritt dort live auf. Sein Track Corbin Dallas vom Album Hard Courage. Wirklich auch eine sehr, sehr gute Platte. Und ihr könnt ihn live sehen im Rahmen des Reeperbahn Festivals. Da kommen wir zu Samstag, den 28.09. Auch dort natürlich viele Konzerte in den Clubs rund um den Kiez. Die nächste Künstlerin kommt aus Kanada, hat früher immer so Singer-Songwriter-Sachen gemacht. Inzwischen hat sie den großen Schritt Richtung Elektronik vollzogen. Melissa Laveau hier mit ihrem Track Postman. Großartiger Song von einer sehr interessanten Künstlerin. Das war der Track Postman von Melissa Laveau. Sie kommt aus Kanada und spielt am Samstag, den 28. September im Mojo Club. Am gleichen Tag sind alte Helden zu Gast, und zwar Build to Spill. Die Band um Doc March gibt es auch schon seit Anfang der 90er Jahre. Und da die letzte Platte auch schon vier, fünf Jahre her ist, gibt es hier einen älteren Track von ihrem eigentlich besten Album. There's Nothing Wrong with Love, erschien 94. Hier ihr Track Car, Build to Spill. You get the car, I'll get the night off. You'll get the chance to take the world apart and figure out how it works. Don't let me know what you you find out. I need a car, you need a guide, who needs a map. If I don't die or worse, I'm gonna need a nap. At best I'll be asleep when you get back. I wanna see it when you find out what comets, stars, and moons are all about. Wanna see their faces turn to backs of heads and slowly get smaller. Wanna see it now. Wanna see. Build to Spill, alte Helden sozusagen des Indie-Rocks. Sie spielen live am Samstag, den 28. im Rahmen des Reeperbahn-Festivals und zwar in der Großen Freiheit 36. Gleich um die Ecke, naja, nicht ganz, übel und gefährlich, sind zu Gast CSS, Canse de Ser Sexy, kommen aus Sao Paulo, haben mal früher mit wie war der Song nochmal? Let's Make Love and Listen to Death from Above. Großartige Musik gemacht. Inzwischen sind sie ein bisschen eintöniger geworden. Letztes Album Planta war ein ziemlicher Flop. Trotzdem davon nochmal ein Track für euch. Und zwar Too Hot von CSS. CSS aus Brasilien sind im Übel und Gefährlich am Samstag live zu erleben. Beim Reeperbahn Festival am gleichen Tag spielen auch Mumm, und zwar im Übel und Gefährlich, die Wookrides in den Hasenschaukel zu Gast, Tang spielt im Knust, Thomas Dibel bei den Fliegenden Bauten, die Elvins sind im Molotow und insgesamt über 300 Bands, internationale Newcomer aus diversen Sparten, Indie, Elektro, Hip-Hop, Soul, Jazz und so weiter und so fort. Viele spannende Auftrittsorte. Die St. Pauli-Kirche ist wieder dabei, das St. Pauli-Clubheim und das Imperialtheater. Tolle Orte, wo man sonst wenig Musik sieht, die man dann mal besuchen kann. Es gibt viele Paneele, Programmpunkte, Literatur, Film, bildende Künste, Digital Arts und so weiter und so fort. Es gibt Diskussionsrunden und Newcomer-Vorstellungen und das alles 4 Tage lang vom 25. bis zum 28. September in Hamburg, das Reeperbahn-Festival. Und ein Tipp habe ich noch, und zwar Pure Bathing Culture machen eher verwaschenen Pop. Hier ihr Track Pendulum, die Band spielt live am 28. am Samstag im Jazzcafé. Bathing Culture hörten wir mit ihrem Track Pendulum, auch die Band, zu Gast beim Reeperbahn Festival, und zwar am Samstag, den 28. September. Das waren jetzt so ein paar Tipps, ein paar ganz persönliche Highlights von mir. Ich kann natürlich nicht alle 300 Bands spielen, die dort auftreten. Ich kenne auch nicht alle, ganz klar. Wenn ihr euch mehr informieren wollt über das Reeperbahn-Festival, wer wo wann spielt, Zeitplan, Line-Up und so weiter und so fort, macht das am besten online unter reeperbahnfestival.de. Da gibt es alle Infos dazu, auch ob es noch Karten gibt, wie ihr rankommt, ob es Tagestickets gibt und so weiter und so fort. Also macht euch schlau und ich finde es gut, dass es dieses Festival gibt. Es gibt keine richtigen Highlights, keine großen Künstler, keine großen Acts, wo alle hinrennen wollen, sondern viele kleine, viele Newcomer, viele kleine Clubs und ich finde das Konzept ziemlich gut, muss ich sagen. Das hat Hamburg verdient und ich kann nur hoffen, dass es die nächsten Jahre auch noch so weitergeht mit dieser Veranstaltung. Beim Sunday Service jetzt noch als letzten Track in der zweiten Stunde ein Song von Past and Future, eine Band aus Berlin, die vor kurzem mit Universium eine Platte veröffentlicht haben. Davon hier der Track Es geht voran. Es geht voran, es geht voran.